Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Viren, Würmer und Trojaner-Angriffe aus dem Internet sind unser Thema heute im Wissensmagazin. Unser Studiogast beschäftigt sich täglich mit solchen Angriffen aus dem Netz. Er gilt als einer der besten Datenschutzexperten Deutschlands. Guten Tag, Thilo Weichert. Ich grüße Sie. Herr Weichert, Sie leiten nun seit 6 Jahren das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Mit welchen Angriffen aus dem Netz haben Sie es am meisten zu tun? Also das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, also meine Dienststelle, bekommt natürlich selbst eine Vielzahl von Viren, Trojanern und anderen Malware, also Schadsoftware, immer wieder als Angriff auch. Aber das große Problem ist das, was uns mitgeteilt wird von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Unternehmen. Und da ist im Prinzip alles möglich, was in der Technik eben auch auftritt. Es geht eben mit irgendwelchen Malware, also mit Schadsoftware los, die im Versuch, die Tastatureingaben mitzunehmen. Loggen. Es geht weiter darum, insbesondere zu versuchen, irgendwelche Pins und TANs oder andere Angaben abzufangen über Phishing-Angriffe. Es gibt eine Vielzahl von anderen Angriffen, wo man versucht, also in den Computer sich reinzuhacken und den dann ja auszuspionieren oder ihn zu nutzen im Rahmen von Botnetz-Angriffen, um dann andere Computer wieder zu infizieren oder über andere Computer dann Angriffe zu fahren. Auf die Botnetze wollen wir später noch zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt einfach nur mal Mails nehmen, die wahrscheinlich mittlerweile jeder von uns schreibt und empfängt, ist das die erste Eintrittskarte für ungebetene Gäste? Das kann sie tatsächlich sein. Viele Mails, insbesondere die Anhänge von Mails, sind eben mit irgendwelchen Dateien versehen, wo dann Viren und Ähnliches sind. Oft sind auch irgendwelche Links gesetzt zu Seiten, die eben nicht die Originalseiten sind, sondern eben gefälschte Seiten, über die dann Pins und TANs abgefragt werden. Also wir haben also es gerade auch beim Mail-Bereich mit vielen unterschiedlichen Angriffsarten zu tun. Es gibt eine Vielzahl von Betrügereien, die über Mails auch zu vollziehen versucht werden. Also Mails ist etwas, wo man wirklich auch aufpassen muss und gucken muss, ist das Thema, ist das seriös, kennen wir die Absender und insbesondere könnte nicht hinter eventuell auch sogar einem bekannten Absender ein komischer Inhalt stecken, der darauf hinweist, dass also da jemand anders sich die Adresse des Bekannten gekapert hat. Und wie kann ich mich jetzt davor schützen? Allein mein persönliches Antivirenprogramm auf meinem Rechner hat mir heute gesagt, dass es mich gegen 126 Ereignisse geschützt hätte. Stimmt das? Davon gehe ich aus. Also ich glaube nicht, dass die Viren-Softwareanbieter hier lügen, um sich jetzt irgendwie eine gute Presse zu geben oder ein gutes Renommee zu verschaffen. Aber ich brauche so ein Antivirenprogramm. Es ist unbedingt notwendig, dass man sich auf den eigenen Rechner ein aktualisiertes und permanent aktualisiertes Virenprogramm aufspielt. Und weil die Virenangriffe sich tagtäglich ändern, dass dann also auch die Abwehrmaßnahmen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Es gibt solche Virenschutzprogramme, schon unentgeltlich im Netz, etwas Besseres sind dann aber auch relativ billig zu bekommen. Und der Schaden, der damit ausgelöst wird, wenn man sie nicht hat, der ist bei weitem größer als eben die geringen Kosten des Installierens und des Bezahlens von solchen Programmen. Da gibt es aber auch qualitative Unterschiede. Es gibt qualitative Unterschiede. Ich darf jetzt als unabhängiger Datenschützer natürlich keine Werbung für eine Firma machen. Aber wenn man sich da in einschlägigen Fachzeitschriften informiert, dann sieht man schon, dass also es ganz bestimmte Programme gibt, die sehr weit verbreitet sind und die offensichtlich auch sehr gut sind. Wir selbst setzen solche Programme auch bei uns in der Dienststelle ein und wir haben also sehr gute Erfahrungen gemacht, weil eben dann also wirklich 99,9% dieser Angriffe, zumindest der Banalangriffe, dann abgewehrt werden können. Wie sieht es denn jetzt mit Internetprovidern oder Servern aus? Inwieweit stehen die in der Pflicht, mich gegen Angriffe aus dem Internet zu schützen oder können sie das leisten? Also grundsätzlich ist es natürlich möglich, die Provider, E-Mail-Provider oder auch dann die Access-Provider können natürlich selbst auch solche Virenschutzprogramme in ihrem Angebot mit aufnehmen und das ist dann ein zusätzlicher Schutz. Inwieweit die aktuell sind, kann ich nicht beurteilen, weil also wir regelmäßig mit Anbietern zu tun haben, die also zusätzlich dann noch Virenschutz zur Verfügung stellen. Aber wenn das im Programm mit drin ist, ist das sicher sinnvoll und ein doppelter Schutz ist sicher auch nicht schädlich. Das Weihnachtsgeschäft steht ja vor der Tür. Viele haben die Vorteile des Internet-Shopping entdeckt, um stressfrei zu Hause einkaufen zu können. Was muss ich dabei beachten? Beim Internet-Shopping gibt es eine Vielzahl von Problemen. Zunächst einmal sind das eher verbraucherrechtliche Fragen, die entstehen. Bekommt man tatsächlich die Ware? Kommt sie rechtzeitig? Hat sie die notwendige Qualität? Wie wird gewährleistet, wenn eben man vorab bezahlt, dass wenn es irgendwelche Probleme bei der Abwicklung des Vertrages gibt, dass man also dann das Geld wieder zurückbekommt? Da gibt es die unterschiedlichsten Angebote, wie man also dann unter Umständen das Geld überweisen kann auf ein Treuhandkonto und dann erst freigeben kann, wenn dann tatsächlich die Waren so geliefert worden sind, wie man sich das vorstellt. Aber wie sicher ist dieser Zahlungsvorgang im Internet, gerade wenn ich jetzt etwas vor Weihnachten kaufen möchte? Also die sicherste Möglichkeit ist natürlich auf Rechnung, wo man dann also prüfen kann, inwieweit das eigene Produkt, was man gekriegt hat, dann auch korrekt ist und sicher geliefert worden ist und dann bezahlen. Aber darauf lassen sich die ein oder anderen Vertragspartner eben nicht ein, insbesondere wenn keine Bonität geprüft worden ist. Und wenn man also einen Vertragspartner hat, der jetzt nicht vertrauenswürdig ist, das sollte man unter keinen Umständen also die Kreditkartennummer oder Girokontodaten angeben, weil das im Prinzip das Einfallstor ist für das Plündern des Kontos und für Missbrauch dieser Daten. Herr Weichert, wenn ich mich jetzt grundsätzlich über meine Sicherheit im Internet informieren will, wo kann ich das am besten machen? Es gibt eine Vielzahl von Informationen. Auch im Netz gibt es sehr viele Informationen. Die Computerfachzeitschriften geben regelmäßig Tipps. Wir von den Datenschützern geben solche Tipps über unsere Büroadresse www.datenschutzzentrum.de und dann über das Portal sämtlicher Datenschutzbeauftragten. Das ist www.datenschutz.de. Es gibt dann aber auch Hinweise, die ich unbedingt auch empfehlen möchte, vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, die eben ja auch Hinweise dann zum Verschlüsseln, zum Absichern des eigenen Rechners gibt. Und es gibt von Verbraucherzentralen kombiniert und in Kooperation mit dem Bundesverbraucherministerium ein Angebot, sicher im Netz, wo also dann auch weitere Tipps gegeben werden. Vielen Dank, Thilo Weichert. Wir sprechen später noch weiter darüber, wie wir uns gegen Angriffe aus dem Internet schützen können. Jetzt wollen wir uns zuerst noch etwas näher mit der organisierten Internetkriminalität im großen Stil beschäftigen. Gleich nach der Musik. Das Internet und die Gefahren, die es birgt, beschäftigen uns heute bei Radio Wissen und unser Studiogast ist Tag für Tag mit den Angreifern aus dem Netz beschäftigt. Thilo Weichert ist Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. Herr Weichert, wir haben es gerade in unserem Beitrag gehört, es gibt nur 79 Top-Level-Domains, die das ganze Internet steuern. Wie groß ist denn die Gefahr, dass unser Internet zumindest in Teilen zusammenbricht? Also es besteht schon eine gewisse Gefahr, dass über Denial-of-Service-Angriffe eben ganz massive Angriffe von ganz bestimmten Rechnern jetzt diese Rechner runtergehen oder was eigentlich noch ein viel größeres Risiko ist, was auch immer mal wieder auch schon verwirklicht wurde, dass irgendwelche Überlandleitungen eben gekappt wurden, insbesondere in der See und dann unter Umständen ja viele Länder oder eine große Region, die eben über diese Überlandleitungen dann angeschlossen sind, dann kurzfristig zumindest mal abgeschaltet sind. Das kann man dann, weil wir es mit einem verteilten Netz zu tun haben, dann relativ schnell auch wieder kompensieren, wenn dann andere Leitungen geschaltet werden. Aber die haben natürlich auch nur eine begrenzte Kapazität. Das heißt also auch insofern eine globales Netz haben wir zwar, aber eine hundertprozentige Sicherheit der Verfügbarkeit ist nicht gegeben. Unser aller Leben ist ja mittlerweile von Computern abhängig, sogar unser Telefon wird damit gesteuert. Zu Beginn der Sendung haben wir es gehört, auch Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg warnt vor Gefahren durch das Internet. Wie gut schützt uns unser Staat gegen Internetspionage, organisierte Kriminalität im Internet? Naja, der Staat versucht natürlich schon einmal über die Organisation der Datenschützer, also die Datenschutzaufsichtsbehörden, über die Förderung des Verbraucherschutzes einiges zu tun. Er hat jetzt mit dem neuen Personalausweis auch ein Instrument geschaffen, wie eine Identifizierung im Internet relativ sicher möglich ist. Man kann in den Medien nachlesen, dass also auch hier insofern keine hundertprozentige Sicherheit besteht. Und man muss eben auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel den eigenen Rechner sauber halten. Dann gibt es jetzt eine neue Idee, ein neues Angebot, das heißt die E-Mail, was vorsieht, dass unter ganz bestimmten rechtlichen Regelungen eben dann insbesondere E-Mail-Anbieter Postfächer einrichten können, die Zustellung von E-Mails abgesichert werden kann, auch eine Authentifizierung besser stattfindet, sodass man also auch sich darauf verlassen kann, mit wem man es im Netz zu tun hat. Also der Staat versucht schon, was in die Richtung zu machen. Auch das BSI engagiert sich in diesem Bereich. Bereich. Ich glaube, es wird viel getan, aber es könnte noch sehr viel mehr getan werden, insbesondere bei Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die besser ausgestattet werden, personell wie auch sachlich, um dann irgendwelchen Missbrauch und insbesondere Kriminellen dann hinterherzugehen. Es gibt ja mittlerweile auch ein europäisches Datenschutzsiegel. Wie gut ist denn die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Internetkriminalität? Ist richtig, das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz gibt ein Europrize, ein European Privacy Seal heraus, was also auch von den anderen Aufsichtsbehörden in Europa anerkannt wird. Wir sind in einem sehr engen Kontakt mit den anderen europäischen Aufsichtsbehörden. Wir haben ein riesiges Problem mit den USA. Die Federal Trade Commission, das ist sozusagen die Verbraucherschutzorganisation in den USA, ist auch ein bisschen für den Datenschutz zuständig, aber die sind also nur sehr schwer zum Jagen zu tragen. Aber auch da verbessert sich sukzessive die Kooperation. In Europa ist sie sehr gut. Es gibt die Artikel 29-Gruppe, die bei der Kommission angesiedelt ist, die Standards für den Datenschutz europaweit festlegt. Und es gibt internationale und europäische Konferenzen, wo wir regelmäßig unsere Erfahrungen austauschen und auch Kooperation verabreden. Gerade hat ja ein Computerwurm für Furore gesorgt, der sogenannte Stuxnet, der Industriesteuerungsanlagen von Siemens angegriffen hat. Jetzt kam heraus, dass er wohl wirklich als eine Art Undercover-Agent fungiert hat und gezielt das iranische Urananreicherungsprogramm stören sollte. Ist das die Zukunft der Virenangriffe? Ja, leider ist das die Zukunft. Wir müssen also damit rechnen, dass eben jetzt nicht nur individuell Rechner angegriffen werden, sondern dass auch Infrastrukturen angegriffen werden. Das können Energieversorger sein, das können irgendwelche Firmen sein, das können Produktionsabläufe sein, die natürlich alle in der Zwischenzeit Rechner gesteuert sind. Und wenn man dort Viren einschleust und dann unter Umständen auch ganz gezielt die Abläufe stört, dann kann das zu ganz massiven Störungen führen, weshalb auch die Abwehr dagegen sehr, sehr wichtig ist. Und solche Angriffe, die jetzt im Iran und Stuxnet gelaufen sind, sind natürlich auch organisierte, unseres Erachtens wahrscheinlich von einem Geheimdienst organisierte Angriffe, die aber unter Umständen dann nicht nur von Kriminellen, sondern auch von Staaten gestartet werden können. Das heißt, wir müssen auf diesem Gebiet vollkommen umdenken. Wir müssen umdenken. Es gibt ja den Begriff des Cyberwarfare, also der digitalen Kriegsführung. Und das ist heute nicht mehr unrealistisch. Eine Bombe muss nicht so viel an Schaden auslösen, wie zum Beispiel ein Virus oder irgendwelche anderen Schadsoftwares. Herr Weichert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Thilo Weichert ist Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein und leitet dort seit 6 Jahren das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz.